müssen sich gegenseitig bezwangen. Auf blauem Himmel fand man nur den Tod. Mit Soldatenblut färbten sich krasse Bäche rot. Und starb man ins Durch, die Kugel oder Minen, fand man die Stille gleich fallende Lawinen. Fallende Lawinen.